Kundgabe 3695. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.02.1946. Offensichtliches Wirken des Geistes verbunden mit Mission. Wäret ihr mir allzeit ergeben, beseelt vom Willen, mir zu dienen und für mein Reich tätig zu sein auf Erden, so dies Not tut, dann wäret ihr auch in Wahrheit meine Kinder und voll des Geistes, der euch stets und ständig belehret. So aber sind es nur wenige, die des Geistes Wirken in sich zulassen, eben durch ihren Willen. Was jedoch nicht ausschaltet, dass auch ihr anderen dazu befähigt sein würdet, so ihr euch bemüht, das zu tun, was ich euch durch jene kundgebe. So ihr euch im freien Willen gestaltet zur Liebe und ihr euch an der Erlösung irrender Seelen auf Erden beteiligt. Mein Geist wirket zwar in vielen Menschen, so sie sich nur würdig machen meines Wirkens, doch offensichtlich den Mitmenschen erkennbar in Form regelmäßiger Belehrungen nur dann, wenn der Mensch für eine Tätigkeit in meinem Auftrag ausgebildet werden soll, wenn er für ein Amt berufen ist auf Erden, wenn er für mein Reich arbeiten soll. Denn dann muss er zuvor in ein Wissen eingeführt werden, weil es seine Aufgabe ist, Wahrheit zu verbreiten. Die reine Wahrheit kann ein Mensch, der in meinem Willen lebt und stets uneigennützige Nächstenliebe übet, auch klar in sich empfinden. Sie kann als Gedankengut in ihm sein, weil auch dies meines Geistes Wirken ist, dass ich das Denken eines Menschen ordne, dass ich es in rechte Bahnen lenke, so wie auch er zu den meinen zählt, durch einen mir wohlgefälligen Lebenswandel. Doch immer wird dieses Gedankengut völlig übereinstimmen mit der ewigen Wahrheit, die ich denen vermittle, die als meine Diener auf Erden arbeiten sollen, in der letzten Zeit vor dem Ende. Denn die Wahrheit bleibt immer und ewig die gleiche, und alle, die in meinem Willen zu leben sich bemühen und rastlos arbeiten an der Umgestaltung ihres Wesens, alle, die nach Vollkommenheit streben und mich um meinen Beistand bitten, werden auch Übereinstimmung ihrer Gedanken feststellen können, weil dies meines Geistes Wirken ist. Tritt aber das Wirken des Geistes offensichtlich zutage, dann ist damit auch eine Mission verknüpft. Dann bilde ich den Menschen aus für einen größeren Wirkungskreis. Und jeder ernsthafte Wille, sich zu beteiligen am Erlösungswerk, den Mitmenschen Hilfe zu bringen, in größter geistiger Not, wird auch ein Überströmen meiner Geisteskraft in erhöhtem Maß zur Folge haben, weil ich einen jeden segne, der sich mir für diese Arbeit anträgt, der mithelfen will, mein Reich aufzubauen und bereit ist, den Kampf aufzunehmen gegen die Macht, die Verderben zu bringen sucht, den Seelen, die schwach sind. Durch Menschenmund nur kann ich mich äußern, weil anders mein Wirken einen Glaubenszwang bedeuten würde. Und darum erfülle ich alle mit meinem Geist, die mich durch sich reden lassen wollen. Und dies muss euch Erklärung sein, die ihr Anstoß daran nehmet, dass ich mich äußere vereinzelt und nicht dort, wo ihr meine Wirksamkeit zuerst erwartet. Ich fordere Erfüllung anderer Bedingungen, um wirken zu können durch meinen Geist. Wo aber diese Bedingungen erfüllt werden, dort bin ich auch offensichtlich erkennbar. Und dies sind meine Bedingungen, von denen ich nie und nimmer abgehe, um in aller Fülle meinen Geist auszugießen. Dass ihr in uneigennütziger Liebe tätig seid, dass ihr selbst euch mir antraget, um zu arbeiten für mein Reich. Dass ihr glaubet an mein offensichtliches Wirken, an eine direkte Verbindung mit mir und dass ihr glaubet, dass ich im Wort selbst zu euch komme und dass ihr mich im Herzen vernehmen könnet, dass ihr darum horchet nach innen und harret auf mein Wort, dass ihr euch völlig löset von der Welt, euch abschließet und in aller Stille mit mir Zwiesprache haltet, ansonsten ihr die feine Stimme des Geistes nicht vernehmen könnet, dass ihr also ungezweifelt glaubet an das Wirken meines Geistes in euch. Und so ich euch würdig halte, so ich euren ernsten Willen erkenne, werdet ihr mich spüren, meine Geistes- und Liebekraft, die euch erleuchtet und euch unausgesetzt ziehet zu mir. Und mein Geist wird euch überströmen. Hell und klar werdet ihr die Wahrheit erkennen. Ich werde euch belehren und euch ausbilden für eure Tätigkeit auf Erden. Und ihr werdet selig sein, mir dienen zu dürfen. Amen.